WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zur Freitag-Nacht-Ausgabe. Schön, dass ihr da seid. Ja, wie immer freitags Freithemennacht. Also ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wer ist der erste Anrufer? Das ist der Thorsten. Thorsten ist 49. Guten Morgen, Thorsten. Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Um was geht's? Ja, ich hatte letzte Woche deine Sendung gehört. Da hatte jemand angerufen, dessen Mutter stark suizidgefährdet war und die dann verschwunden war und von der Polizei in Berlin wohl geortet worden ist. Und meine Geschichte ist eine relativ ähnliche. Mein Bruder, etwas jüngerer Bruder als ich, ist seit Mai, lebt er auf der Straße in einer mittelgroßen norddeutschen Stadt. Und ich bin vor 2 Wochen auch losgezogen, ihn zu suchen in dieser Stadt und habe ihn gefunden. Mhm. Und weiß nicht so genau, wie man sich da verhalten soll, wie viel Druck man auf jemanden ausüben soll, der auf der Straße lebt, um ihn eben gewissermaßen wieder zurückzuholen. Wie kam es denn überhaupt, dass er auf die Straße gekommen ist? Also mein Bruder hat seit 16, 17 Jahren psychische Probleme, war mehrfach stationär auch in Behandlung wegen dieser psychischen Themen, Depressionen insbesondere. Er hat nach unserem Dafürhalten zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Fuß gefasst im Leben. Mhm. Wenn ich unser meine, meine ich vor allem meine Mutter und mich, die wir das aus 200 Kilometer Entfernung versuchen zu beurteilen. Ja, also er hat keine Familie, keine Frau, keine Kinder. Er hat bis 2013, also er hat keine Frau, er hat keine Familie, richtig, aber er hat bis 2013 7, 8 Jahre in einer festen Beziehung gelebt. Mhm. Ja. Und in diesen 7 oder 8 Jahren wurde uns immer suggeriert, alles ist gut, er hat eine Arbeit, er hat mir immer erzählt, er baut das so ein bisschen auf, damit er eben nicht wieder voll anfängt, sondern sukzessive das aufbaut. Mhm. Und in 2013 stellte sich dann heraus, dass das alles Lug und Trug war. Mhm. Dass er also die ganze Zeit nicht gearbeitet hat und uns auch seine Freundin niemals da was zugesteckt hat. Nun wird man ja nicht von heute auf morgen obdachlos. Habt ihr diese, oder hast du diese Vorphase, so will ich es mal nennen, nicht mitbekommen? Also ich, es war ja immer wieder so, er war in 2013, als es dann so eskaliert war und als er sich dann auch mit seiner Freundin, als sie sich auseinandergelebt haben und auseinandergezogen sind, danach ist er eben in eine andere kleine Wohnung gezogen und meine Mutter stand da vor allem in Kontakt. Er war auch öfter hier in der Stadt, wo wir waren. Mhm. Man hat das nicht so gemerkt, weil mein Bruder in all den Jahren ein Meister ist im Lügen und Vertuschen. Verstehe. Du merkst es nicht, wenn du nicht hautnah dran bist. Ja. So. Und es ist dann eben eskaliert, indem eben dann ein Freund ihn vermisst gemeldet hat im Mai, weil er ihn einfach nicht mehr angetroffen hat. Mhm. Und dann stellte sich heraus, dass er seit 6 Monaten die Miete nicht mehr bezahlt hat, dass die Stadtwerke eben schon alles abgestellt haben, was man so hat. Und dann kam das ganze Ausmaß eben. Das heißt, er war auch nicht mehr in irgendeinem Arbeitsverhältnis zum Schluss? Er war nie in einem wirklichen Arbeitsverhältnis. Und wie alt genau ist er? Du sagst, er ist etwas jünger als du. 46. So, jetzt hast du ihn gefunden. Ja. Was ist jetzt mit ihm? Was ist danach passiert? Was ist jetzt? Also, mein Ziel war es, ich bin getrieben von Sorgen um meine Mutter. Meine Mutter ist über 80. Mhm. Und mein Ziel ist es, dass ich meinen Bruder versuche, in eine rechtliche Betreuung zu kriegen, weil wir sind mit unserem... Du bist nicht getrieben von der Sorge um deinen Bruder, sondern du machst dir Sorgen um deine Mutter, weil die das so zu sehr ängstigt. Meine Mutter ist zerfressen von Selbstvorwürfen mittlerweile. Die schläft nicht mehr richtig. Jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, hat sie Sorge, da ist die Polizei dran und überbringt ihr nun die Nachricht, dass sie ihn irgendwo tot aufgefunden haben, weil wir eben Abschiedsbrief gefunden haben in der Wohnung und all die ganzen Geschichten. Ich persönlich bin, um es ehrlich zu sein, eher wütend auf meinen Bruder, weil ich habe volles Verständnis, wenn Leute krank sind. Ich habe das in meinem Freundeskreis, dass Leute Depressionen haben, medikamentös eingestellt sind. Ich habe in meinem Freundeskreis Burnout-Themen mit Kur und all dem ganzen Programm. Aber jemand, der sich über 16, 17 Jahre... Also du meinst, dass er sich auch gehen lässt? Ja, weil... Was ist denn jetzt mit ihm? zur Zeit? Ich habe ihn getroffen und mein Ziel war, also es war eine lange Suche, aber Obdachlose, ich kann denjenigen, der seine Mutter suchte, nur ermutigen, einfach mal loszufahren. Bahnhof ist immer ein guter Ausgangspunkt, die Leute zu fragen, die dort leben. Du kriegst immer weitere Tipps, auch die Polizei, die Bahnhofspolizei hat gute Tipps, wo sich die Leute aufhalten, weil die haben nicht so einen riesen Aktionsradius. Wir vergessen meine Frage nicht. Wo ist dein Bruder jetzt? Mein Bruder lebt in Lübeck auf der Straße. Er hat mir erzählt, er schläft in einem Abbruchhaus. Ach, er ist wieder auf der Straße. Du hast ihn gefunden. Ja. Und ich dachte, ich dass nicht du einkassiert. So du hast ihn, ja, ich dachte, dass du ihn irgendwie mitgenommen hast. Nein, für euch, ich habe ihn gefragt. Ich habe ihn gefragt, ob er mitkommen will, ob er auch hier in unsere Stadt kommen will, aber das wollte er nicht. Ich glaube aber, mein Bruder ist auch nicht wirklich entscheidungsfähig im Augenblick. Also, aber so, das ist jetzt auch meine Frage an dich. Wie weit macht man da Druck? Wie weit geht man da über Grenzen und entscheidet gegen den Willen von jemand anders? Weil ich möchte ja eigentlich, dass er sich, die Polizei sagt, sie nimmt ihn nicht mit, solange er nicht offensichtlich für sich selbst und für andere eine Gefahr ist. Wir haben das über das Gesundheitsamt, über die Stadt haben wir einen richtigen Antrag gestellt auf rechtliche Betreuung. Die sagen uns, ja, wir können das aber nur machen, wenn wir ihn finden, wenn er herkommt, wenn er sich vorstellt, dann können wir das alles machen. So, meine Frage an dich, Domian, ist jetzt insbesondere, wie weit soll ich jetzt Druck machen? Soll ich ihn wirklich, darf ich es mal so formulieren, unter den Arm nehmen und mitnehmen und sagen, jetzt gehst du dahin? Weil, oder... Was wäre die optimale Lösung für dich, für die Familie? Also die optimale Lösung wäre sicherlich, dass er sich in eine rechtliche Betreuung, das ist ja nichts anderes als früher nannte man das einen Vormund, der dann geschafft, der ihn organisiert, der seine Krankheit organisiert, versucht ihm eben da wieder Mut zu machen. Ich verstehe, und der auch das Wohnen und die ärztliche Betreuung organisiert. Genau, weil meine Mutter mit ihren 80 Jahren, die hat das in den letzten 16 Jahren immer wieder mal versucht, oder nicht versucht, sondern gemacht. Ich kann verstehen, Thorsten, dass da auch ein Zorn ist deinerseits. Und man ist natürlich auch geneigt, dann irgendwann auch jemandem, der sich so gehen lässt, ihm vorzuwerfen, du lässt dich gehen. Aber, ja, das habe ich versucht nicht zu machen. Ja, aber wir beide gucken nicht in den hinein. Du kennst ihn zwar sehr gut, aber letztendlich kannst du auch nicht in ihn hineinschauen, wie krank er wahrscheinlich ist. Denn kein Mensch macht das ja freiwillig, was er da macht. Der hat ja ein Hundeleben. Ja. Das ist ja für ihn auch nicht schön. Das heißt, im Prinzip ist es ein ganz armer Mensch. Er hat aber sehr, sehr viele Chancen in diesem Leben. Ja, die siehst du als gesunder Mensch. Vielleicht kann er sie nicht so sehen und kann sie nicht so wahrnehmen. Wenn ich mich in dich hineinversetze, wenn ich du wäre, da ist die Mutter, du sorgst dich um deine Mutter. Die Mutter sorgt sich wahnsinnig um den Sohn. Das ist dein Bruder, auch wenn deine Gefühle ambivalent sind. Ich würde alles in meiner Macht Stehende tun und ihn, wie du es gerade gesagt hast, versuchen, unter den Arm zu nehmen und ihn dorthin zu führen, freundlich, dass das in wohlgeordnete Bahnen läuft. Du kannst ihn nicht zwingen, aber ich glaube, mit Freundlichkeit und vielleicht mit ein bisschen Verständnis signalisieren, müsste das schon gehen. Und wenn dir auch manchmal die Hutschnur platzt, denk an deine Mutter und denk an das Ergebnis. Wenn du es dann irgendwann geschafft hast, ist das für euch alle ein gutes Gefühl. Also du meinst, ich sollte nochmal hinfahren? Ich würde es machen, Herr. Ja, auf jeden Fall. Stell dir mal vor, dem passiert wirklich was. Da machst was für Vorwürfe du dir machst. Aber ist man wirklich, ich bin schon so oft hinter ihm her gewesen, ich bin in Wohnungen reingegangen, wo ich Sorgen hatte, dass er an der Decke hängt oder im Badezimmer liegt. Ich habe schon so viel mit Polizei und Vermisstenmeldungen zu tun gehabt. Ich kann dich total verstehen, aber ich sehe immer dein oder eure Mutter im Hintergrund. Aber was soll ich denn machen? Ich kann ihn ja nicht mit zu uns nehmen. Ich möchte definitiv nicht, dass er zu meiner Mutter kommt. Das ist der Vorwurf, den sich meine Mutter immer macht. Sie sagt, muss ich ihm anbieten, dass er hierher zu mir kommt? Ich sage, Mama, du bist über 80. Du kannst das nicht mehr. Du hast das schon so oft gemacht. Du gehst selber dabei noch mehr vor die Hunde und versuchst ihm in deiner Art ein Leben zu organisieren, was er gar nicht leben kann. Hast du ihm denn diese Vorschläge gemacht mit dem Betreuer und was man alles da... Und was sagt er dann? Ich hatte ihm um zwei Dinge gebeten. Ich hatte ihn gebeten, ruf bitte meine Mutter, unsere Mutter einmal an, damit sie wirklich ein Lebenszeichen von dir hat und sage ihr, dass nicht, wenn es nicht deine Erwartungshaltung ist, dass sie dich aufnehmen muss. Das hat er getan. Das hat er mir doch zugesagt, weil ich hatte ihn... was er mir nicht zugesagt hat, ich sage, und bitte geh zu dem Amtsarzt, ich kenne den Namen, ich kenne die Adresse, ich habe mit diesem Amtsarzt dieser Stadt mehrfach telefoniert. Das hat er nicht gemacht. Okay, vielleicht hat er Angst, vielleicht ist er überfordert. Frag ihn doch mal ganz einfach, ob er das machen würde, wenn du dabei wärst, wenn du ihn unterstützt. Das kann ich machen. Würde mich überraschen, wenn das die Sache beschleunigt. Ich würde es trotzdem versuchen. Okay. Jeder Versuch ist wichtig. Ja. Damit, wie gesagt, die geordneten Bahnen laufen. Ja. Ich möchte gerne auch noch eine Fachmeinung hinzuziehen, Thorsten, nämlich die Meinung von meiner Psychologin, die mitgehört hat. Ja. Vielleicht kann sie dir auch noch einen guten Rat an die Hand geben. Das ist nett. Okay. Heute Nacht ist es Magdalena. Die ruft dich gleich zurück und ich habe dir meine persönliche Meinung gesagt, dass ich das so machen würde. Ich drücke die Daumen, dass es klappt und dass es gut wird. Alles klar. Vielen Dank, Domian. Von Herzen alles Gute euch. Okay. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50. Hier ist Susi. Susi ist 49. Guten Morgen, Susi. Guten Morgen. Hallo, Susi. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich mir Sorgen mache wegen dem Verhältnis zu meinen Kindern. Das ist zurzeit total schlecht. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Wie alt sind die? 25 und 26 Jahre. Und warum machst du dir Sorgen bezüglich des Verhältnisses? Also ich habe seit 4 Jahren eine bipolare Störung und während meiner hypomanen Phase kam schon immer vor, dass ich Männerbekanntschaften hatte und diesmal war es eigentlich so ernst, dass ich ausziehen wollte. Wir erklären nochmal bipolar, das ist eine schwere Depressionserkrankung mit Höhen und Tiefen. Es gibt Phasen, da bist du ganz euphorisch und du kannst die ganze Welt irgendwie umkrempeln und dann dann kommt die nächste Phase, die kann sich über Wochen hinziehen. Da stürzt du in ein schwarzes Loch und bist völlig hilflos. Ja, bei mir ist es so, dass es wirklich alle 4 Wochen wechselt und das schon seit 4 Jahren und keiner kann sich das erklären. Seit vielen Jahren oder 4 Jahren? 4 Jahren. Vier Jahren. Mhm. Ja, vorher hatte ich normale Depressionen schon 2-mal. Haben die Kinder bislang bei dir gewohnt? Also mein Sohn ist vor kurzem ausgezogen, wahrscheinlich daraufhin auch. Mhm. Dass ich jetzt ein Verhältnis hatte. Und was konkret werfen Sie dir vor oder mit was können Sie nicht zurechtkommen? Also sie haben mich wirklich unterstützt, vor allem in meinen depressiven Phasen. Da war es ja teilweise so, dass ich 2-3 Wochen am Stück im Bett lag und nicht aufstehen konnte. Ja. Nichts mehr gegessen habe, einen Haufen Tabletten nehmen musste. Mhm. Und da ist mein Sohn, mal als Beispiel, hat er mir zum Beispiel Brot geschmiert und hat mir ins Bett gebracht. Und das isst du jetzt. Mhm. Da war mein Mann noch auf Angel Urlaub ziemlich eine Woche, da hat er sich halt noch mehr Gedanken gemacht, mein Sohn, weil er sich für mich verantwortlich gefühlt hat. Ja, also du lebst im Moment noch mit deinem Mann zusammen? Genau. Ja. Mhm. Ich will auch nicht ausziehen. Das heißt, schon wieder alles anders wird. Okay, aber erklär mal, was du glaubst, warum die Kinder jetzt eine Distanz zu dir haben. Naja, weil sie hängen sehr, sehr an meinem Mann. Mhm. Er macht auch alles für sie und die können das nicht vertrauen, dass ich ihm solche Schmerzen zugefügt habe damit. Es geht hauptsächlich darum, dass du dir da einen Lover angelacht hast während deiner Hochphase. Genau so ist es. Erzähl mal was über diese Affäre. Ja, also das war ein Taxifahrer. Bei der Gelegenheit wollte ich dich mal fragen, ob du auch Taxifahrer bist. Ob ich Taxifahrer bin? Ja, weil im Vorspann kommt doch immer wie so ein altes Taxi oder so. Ja, das haben wir geliehen für den Vorspann und das habe ich selbst gefahren. Nein, ich bin kein Taxifahrer, Gott. Ich habe ja meinen Job hier. Ja, das reicht bestimmt. Naja, auf jeden Fall war ich in der Tagesklinik, da sind wir jeden Tag mit dem Taxi hingefahren worden. Das war ungefähr 1 Stunde Fahrzeit. Mhm. Und da ist meistens, ja, das war eine Firma, aber meistens ist dasselbe Taxifahrer gekommen. Mhm. Und mit dem habe ich mich während dieser Zeit wirklich sehr angefreundet. Mhm. Angefreundet heißt dann richtig mit allem drum und dran. Ja, ich hatte da ist es eigentlich nicht dazu gekommen. Ach so. Nicht. Was, wie weit ist es denn gegangen? Naja, dass ich mich mal mit ihm treffen wollte. Mhm. Ich habe mich auch mit ihm getroffen. Das klingt jetzt alles blöd. Ich habe es deiner Assistentin schon erzählt. Und er fährt halt so ein altes Motorrad, so einen alten BMW, irgendwas. So ein altes Knallerding. Auf jeden Fall kam der einer zu so einem Aussichtspunkt bei uns, da wollten wir uns treffen, und nimmt den Helm runter und da war das jemand ganz anderes. Mhm. Und da hat er praktisch Jemand anders hingeschickt. Der hat mich total verarscht. Ach so. Okay, also es ist nicht wirklich was gelaufen zwischen euch beiden. Aber deine Familie und dein Mann hat das auch mitbekommen? Ja, und aufgrund dessen, weil ich in einem Monat 200 SMS an ihn geschrieben habe, und er kann das nachprüfen im Internet, die Rechnung. Ist dieser Fall jetzt so der I-Punkt gewesen auf alles? War das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat? Oder gibt es noch andere Punkte, von denen du glaubst, dass deine Kinder damit nicht umgehen können? Naja, sagen wir mal so, also es ist wirklich so eine bipolare Störung, ist die Hölle für die ganze Familie auch. Ja, die sind erwachsen. Ich habe mich teilweise genommen, als wenn ich denen ihr Kind wäre. Ich habe sie oft gefragt, was ich anziehen soll als Mutter, die Kinder. Vielleicht bei der Gelegenheit, vielleicht erklärst du das mal. Man sagt das immer so, ja, bipolar, und da ist man in im Höhenflug und man kracht dann schon mal runter. Was bedeutet dieser Höhenflug eigentlich? Wie bist du dann drauf, wenn du die Hochphase hast? Ich fühle mich da richtig gut, muss ich sagen. Also ich bin da richtig happy, im Gegensatz zu der depressiven Phase. Natürlich. Okay, davon gehe ich jetzt aus, dass du dich gut fühlst. Aber wie verhältst du dich denn dann? Naja, ich mache schon teilweise Zeug, was die anderen nicht verstehen. Ich rede zu viel. Du bist jetzt gerade auch, in einer Hochphase. Ja, genau. Sonst könnten wir gar nicht miteinander reden. Genau so ist es. Ja, also du redest sehr viel. Du benimmst dich ein bisschen kindisch und fragst deine eigenen Kinder, was du anziehen sollst. Nee, das ist eine depressive Phase. Da weiß ich wirklich nicht, was ich anziehen soll. Ach so. Da bin ich total hilflos. Ja. Sag noch ein paar Beispiele. Ich will es mir noch genauer vor Augen halten. Für diese hypomane Phase noch Beispiele. Bitte? Naja, für diese hypomane Phase, für die gute Phase noch ein Beispiel. Genau, dann ein Beispiel, ja. Ja, also da schießen wirklich alle Gedanken durch den Kopf. Ich will da alles auf einmal machen. Ich fange im Haushalt alles an und bringe es fertig im Endeffekt. Also ich stell mir das so vor, dass du auch dann sehr, sehr agil und aktiv bist. Ja, genau. Du rennst rum, du machst dieses, du wirbelst da rum und machst alle Leute verrückt. Ich bin nachts auf, ich schlafe nur 2 Stunden pro Nacht und das 3-4 Wochen lang. Also am Ende bin ich immer total erledigt. Der Körper ist vollkommen fertig. Und bis man dann halt wieder in die depressive Phase fällt. Treibst du die anderen Menschen denn in dieser Hyperphase auch an, dass die mit dir alles machen sollen? Naja, mein Mann, der ist nur Angler, der liebt es lieber ruhig. Der hat ein ruhiges Hobby, das ist mir halt zu langweilig, da geh ich nicht mit. Und wenn es mir dann gut geht, dann will ich alles, ich will zum Beispiel nächste Woche nach Wien am liebsten. Nach Lünen? Ja, nach Wien. Weil da so ein Konzert ist für die Asylanten oder irgend sowas, wo lauter gute Gruppen auftreten. Und ich war noch nie in Wien und diese Woche sind wir halt in Köln. Und das kann man mal gar nicht verstehen, zu viel auf einmal. Also du bringst quasi deine Umwelt völlig durcheinander. Und wenn man jetzt nicht wüsste, dass es eine Erkrankung ist, würde man sagen, sie geht mir tierisch auf den Geist und macht mich ganz verrückt. Ja, mein Mann sagt schon, ich sagte, man muss immer besser, wenn ich den ganzen Tag im Bett liege. Dass du Ruhe hast, das sagt er teilweise schon ja. So, jetzt aber zu den Kindern. Wie verhalten sich denn konkret die Kinder im Moment dir gegenüber? Also meine Tochter redet gar nicht mehr mit mir. Die wohnt 2 Orte weiter von uns. Die hat den Kontakt total abgebrochen. Und ich habe schon 2-mal versucht, da WhatsApp und irgendwas noch wieder Kontakt aufzunehmen. Die will das absolut nicht. Das hat sie mir deutlich gezeigt. Ja, und der Sohn? Der Sohn fängt jetzt langsam wieder an, mit mir zu reden. Also wir haben ja eigentlich noch nie richtig geredet über das Ganze. Aber sie wissen, dass du diese Erkrankung hast? Ja. Das wissen sie. Was heißt, wir haben da noch nie richtig drüber geredet? Was meinst du damit? Ja, über was? Wie es mir geht und warum ich manche Sachen mache. Und warum das zu dieser Affäre gekommen ist. Was hat denn dein Mann jetzt zu dieser Affäre, die ja gar keine richtige Affäre ist, aber die zu diesem Vorfall gesagt? Ja, es ist in dem Moment eine richtige Affäre, weil ich von dem mal nicht loskomme. Ich komme einfach nicht los von dem. Das hält immer noch bis heute an? Ja. Aber du triffst dich gar nicht mehr mit dem jetzt, oder wie? Nee, ich treffe mich nicht mehr mit. Der hat auch keine Füße gekriegt, wo ich dem gesagt habe, dass ich ausziehen will. Und da hat er Angst gehabt, dass ich bei ihm ein Zimmer verhänge. Okay, und bombardierst du den immer noch täglich mit SMS? Nee, so nicht mehr, um Gottes Willen. Was sagt denn jetzt dein Mann dazu? Also der ist auch fix und fertig. Das ist unmöglich, sowas. Der hat es absolut nicht verdient und ich liebe ihn ja auch noch, aber irgendwie reizt mich der andere mehr, ich weiß nicht warum. Dieser Reiz ist aber wahrscheinlich in dem Moment sofort verloren, verflogen, wenn deine schwarze Phase wieder beginnt. Ja, genau, da brauche ich drauf, habe ich gar kein Interesse daran. Ja. So, ja, jetzt ist das eine gravierende, krasse Erkrankung, die du hast, von der du uns jetzt erzählst. Bist du in guten, ärztlichen, medizinischen Händen? Ja, auf jeden Fall. Ich mache eine Psychotherapie, aber im Moment setze ich halt mal 2 Monate aus, weil ich nicht back, die ganzen Anforderungen, die da mit dranhängen. Und ich bin auch beim Psychologen in Bayern. Nimmst du Medikamente? Ja. Ja. Nehme ich. Hast du das Gefühl? Ich nehme eigentlich. Hast du das Gefühl, dass du 91 schon das Lithium? Ja. Und, ja, hast du das Gefühl, dass du medikamentös richtig eingestellt bist und behandelt wirst? Nee. Nee, ne? Ich glaube nicht, dass das richtig ist, wenn es immer wieder umschlägt. So, dann wäre ja die Überlegung, dass du mal zu einem anderen Psychiater gehst. Mit deinem Krankheitsbild. Vielleicht wäre sogar eine Überlegung, wenn es jetzt so schlimm ist und du auch so sehr darunter leidest, dass du mal für eine Weile in eine Klinik gehst. Oh, nee. Klinik ist für mich, nee. Da war ich schon 4-mal und das hat nichts gebracht. Aha. Die haben auch wirklich schon alle Medikamente durchprobiert mit mir. Ja. Und alles hat nicht geholfen. Vielleicht gibt es inzwischen neue Medikamente. Also ich finde, Susi, ich kann dich natürlich medizinisch nicht beraten, aber wenn man so, das ist ja ist eine Lebenserfahrung, wenn man mit einer Erkrankung bei einem Arzt oder Therapeuten, wo immer man ist, nicht so weiterkommt, dann habe ich es immer so gemacht, dass ich zu einem anderen oder einem Dritten gegangen bin und habe mich beraten lassen. Ja. Und meistens kommt dabei was rum. Genau. Das würde ich an deiner Stelle wirklich tun und ich rate es dir auch. Aber auch da möchte ich sehr gerne in diesem Fall, dass meine Psychologin dich nochmal anruft. Das wäre nett. Und dir vielleicht auch den einen oder anderen Rat gibt. Noch ein Satz zu deinen Kindern. Ich würde an deiner Stelle die Kinder erstmal in Ruhe lassen. Das sagt mir Mann auch. Dasselbe sagt mir Mann. Ja, lass die. Die müssen von sich aus initiativ werden. Die wissen, dass du krank bist. Die haben jetzt erstmal die Tür zugemacht, weil sie es wahrscheinlich nicht mehr aushalten. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Lass sie in Ruhe. Es werden wieder besser. Meinst du nicht, dass es dann, je länger ich keinen Kontakt zu meinen Kindern habe, umso schwieriger wird es dann wieder Kontakt herzustellen? Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Nee, ich glaube, das ist sogar eine erholsame Phase für euch, wenn ihr im Moment mal ein bisschen Ruhe habt. Weil das Verhältnis früher zu den Kindern denn gut? Also zu meinem Sohn vor allen Dingen war es sehr gut. Ja, okay. Ja. Gut. Zu meiner Tochter, die ist mehr so ein Baba-Kind. Verstehe. Sagen wir mal so. Ja. Gut, Susi. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich an und dann. Nochmal ganz kurz, 1 Minute. Mhm. Vielleicht was lustig ist. Bei mir ist es jetzt mittlerweile schon so mit deiner Sendung, dass ich nachts 3:45 aufwache, runterstürzt, zum Fernseher stürzt, das Telefon mir schnappt. Das ist schon so nackt, wie soll man sagen, hat sich schon so eingebildet, dass ich von selber munter werde. Schön, gell? Gut, Susi. Ich danke dir und alles Gute wünsche ich dir. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 1:23, das ist jetzt die Zeit für die Melane 24. Guten Morgen. Guten Morgen. Stimmt das, Melane? Nein, ich bin die Melanie. Ich habe mir schon fast gedacht, das war ein Schreibfehler hier im Computer. Melanie. Ach so, ja, auch nicht schlecht. Ja, freut mich, Domian. Melanie, aber 24 stimmt. Mhm. Sehr gut. Das stimmt, ja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, also ich rufe zum Thema Porno an. Ich hatte es gerade so im Gefühl. Die Melanie, die Melanie will jetzt über Porno. Wirklich, ich habe es gerade so gedacht. Von der Stimme. Ich frage, ob ich jetzt eher positiv oder negativ gestimmt bin. Ne? Ja, das weiß ich nicht. Das genau. Weiß ich nicht. Also ich bin auf jeden Fall eher positiv. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja, also und zwar geht es halt darum, dass ich bin Single. Habe auch kein Problem damit, bin ein sehr selbstbewusster Mensch. Ja. Und gucke sehr, sehr gerne Pornos, auch bestimmte Sparten von Pornos. Nämlich? Und, welche Sparten? Zum Beispiel Gangbang. Oh. Das finde ich auch sehr spannend, obwohl ich das selber niemals im realen Leben machen würde. Das wäre jetzt gleich meine Frage gewesen. Ist das deine heimliche Fantasie, dass du mal von ganz vielen Männern gleichzeitig und so weiter? Also ich kann mir das vorstellen, aber nur mit attraktiven Männern und gepflegten Männern. Okay. So, in den Pornos sind es ja meistens immer so, eher ungepflegte. Ja, ist das so im Porno, dass es da ungepflegte sind? Ja. Was ist das für eine Fantasie, dass dich das als Frau antörnt, wenn da 20, 30 Männer auf eine Frau gehen? Gute Frage. Das ist einfach so dieses Dreckige. Ich mag zum Beispiel das auch überhaupt nicht, wenn Kondome verwendet werden, obwohl ich da selber im realen Leben total hinterstehe. Mhm. Da würde ich sagen, niemals ohne Kondom. Mhm. Aber in Pornos kann ich mir das einfach nicht erklären. Es ist einfach so eine versteckte Fantasie. Ich masturbiere auch sehr, sehr gerne. Also bin da auch schon fast süchtig, würde ich sagen. Ich habe da auch relativ früh mit angefangen. Mhm. Und Hast du denn Bi auch reale Erfahrungen? Nochmal bitte? Du hast gerade gesagt, du guckst Bi-Pornos. Habe ich das richtig verstanden? Nee, habe ich nicht gesagt. Ach, Entschuldigung, dabei habe ich das... Nee, kein Problem. Ja, ich frage trotzdem, also, hast du, das kann man ja trotzdem fragen, hast du schon mal Bi-Erfahrungen gesammelt? Also bis auf rumknutschen und ein bisschen anfassen, nee. Aber es ist auch noch so eine Fantasie, die ich mir erfüllen möchte. Achso, das heißt also, so Bi-Pornos wären gar nicht so schlecht für dich? Ja, also es gibt so eine auch so eine Serie, die gucke ich mir ganz gerne an. Da habe ich tatsächlich mal so einen Dreier gesehen, der war auch sehr ästhetisch anzuschauen. Mhm. Ich bin halt ein sehr, also wie der ältere Herr gestern, ist ja auch ein sehr gepflegter Mann, so hat er sich beschrieben. Mhm. Und so bin ich halt auch. Also ich achte auch sehr aufs Äußere, habe auch einen Geruchfetisch. Also ich kann zum Beispiel keinen Mann neben mir haben, der kein Parfum aufträgt. Oh. Ich achte halt schon sehr aufs Äußere. Also der Typ muss ein Parfüm auftragen. Was für ein Parfüm am liebsten? Am liebsten starkes. Also das Problem ist, dass ich immer meinen Freunden ein neues Parfüm verpasst habe. Mhm. Und immer wenn ich die Parfümflasche mal oder diesen Duft dann rieche, muss ich einfach an die Partner denken. Und dann wirst du gleich ganz, ganz rattig, wenn du das Parfüm riechst. Je nachdem. Also wie die Erinnerungen sind. Ne? Also die müssen gut eingedieselt sein, die Jungs mit Parfüm. Ja. Die dürfen keinen Schweißgeruch an sich haben. Nein. Also ich bin vom Sternzeichen Jungfrau. Ja. Das erklärt das vielleicht auch. Die sind ja auch immer sehr... Ja, ist das so? Keine Ahnung. Ja, die sind schon sehr penibel, sagt man. Also die achten da sehr drauf. Und ich bin selber auch sehr gepflegt. Und ich habe zwar super gerne Sex. Das ist nicht die Frage. Es kann auch gerne ein bisschen versauter sein. Ich brauche da jetzt keinen Blümchensex und aufpassen, wo was hinspritzt oder so. Da bin ich schon offen. Mhm. Aber der Mann muss an sich rein sein. Also ich mag das zum Beispiel auch, wenn er gerade aus der Dusche kommt. Das macht mich total an. Ja. Also das ist jetzt irgendwie komisch. Nochmal zu den Pornos. Wie viel Pornos guckst du so in der Woche oder am Tag? Also... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, sobald ich so 2-3 Stunden alleine bin zu Hause, kann ich es nicht lassen, mich nicht zu masturbieren. Also Ach, das ist ganz komisch. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Ich sehe auch nicht. Wie? Ja. Du kommst. Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Ich arbeite in der Buchhaltung. Okay, du kommst von Personalbereich, genau. Gut, du kommst also von einem anstrengenden Buchhaltungstag nach Hause. Genau. Ist ein bisschen Armbrot oder sowas und dann dann geht's erstmal noch in die Uni, weil ich studiere noch berufsbegleitend. Ach, das auch noch. Okay. Und dann kommst du irgendwann spät abends nach Hause, sitzt 2 Stunden da und schon geht's los im Schlüpper. Naja, gut, das kommt halt immer drauf an, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen ganzen Samstag frei habe, so, da kann ich mir niemals vorstellen, keinen Sex oder keinen Orgasmus zu haben. Das ist total komisch. Du könntest dich einfach zurücklehnen, ein gutes Buch lesen. Da habe ich aber keine Geduld für. Vielleicht ein gutes Gespräch mit einer Freundin führen. Aber nein, Melanie muss gleich an sich herumkrabbeln. Nee, es ist ja nicht so, dass ich alles vernachlässige im Leben. So ist es jetzt nicht. Aber es ist schon so, dass es eine Sucht ist. Und es bleibt auch nicht bei dem einen Mal, würde ich sagen. Also es ist immer so, dass ich muss mich mindestens 2-mal hintereinander befriedigen, aber meistens 3-4-mal. Und du guckst dabei, und dabei guckst du immer Pornos? Nicht immer. Also manchmal habe ich das auch, also letztens hatte ich das auch, da hatte ich Geschäftsverkehr mit einer Affäre. Mhm. Und da bin ich einfach nicht ruhig oder runtergekommen. Und da bin ich duschen gegangen und habe mich dann in der Dusche befriedigt. Hattest du denn mit der Affäre auch einen Orgasmus? Ja. Und, der Sex ist auch super. Sex ist wirklich super. Und in der Dusche nochmal? Genau. Und dann war aber gut? Ja, dann war ich zufriedengestellt. Du sprichst von, dass du dich so oft selbst befriedigst. Wie machst du das? Ja. Wie ich das mache? Ja. Was meinst du jetzt genau, ob ich Spielzeuge benutze? Ja, genau. Hast du Dildos oder irgendein anderes Sexspielzeug? Oder? Ja, Dildo finde ich ein bisschen langweilig, weil da ist irgendwie keine Power hinter. Also es fühlt sich zwar mal ganz gut an, aber da fehlt irgendwas, finde ich. Es gibt ja auch elektrische. Deswegen benutze ich immer einen Vibrator meistens. Ja. Genau, das habe ich eigentlich immer zur Hand. Ja. Aber manchmal ist es auch so, wenn ich dann im Geschlechtsverkehr bin, dass ich dann halt meine Hand benutze. Ja. Oder ja. Dann gibt es auch noch so, weiß ich nicht, so Ringe, die auch vibrieren, die benutze ich dann auch. Ja. Ja. Aber ich bin da schon sehr offen, muss ich sagen. Also auch so im sexuellen Bereich mit einem Partner. Deswegen hatte ich leider immer das Pech, dass ich nicht, was so typisch ist für eine Frau, dass eine Frau an einem Mann hängt, sondern dass die Männer an mir hängen, weil die gesehen haben, okay, bei der habe ich alles, die ist stark. Ne? Und ich glaube auch, wenn ein Mann ein Gesamtpaket bekommt, also sprich Sex stimmt, die Gespräche stimmen, Humor stimmt und sowas alles, wenn das Gesamtpaket stimmt, dann möchtest du das ja auch nicht verlieren. Und leider habe ich immer das Pech gehabt, dass wenn ich dann eine Affäre hatte, dass die sich dann verliebt haben und das ist mir lästig geworden. Und ich habe dann auch... Du redest genauso wie die meisten, wie ganz viele Kerle. Richtig, ne? Ja, das ist auch so. Und ich kann mir vorstellen, dass du bei einem Mann genau das auch suchst, ne? Der Sex muss stimmen, ja, der Humor genau. muss stimmen, der muss richtig. Selbstbewusst korrekt. Sein, man muss gut reden können und so weiter. Ja, der muss wie ein bester Freund für mich sein. Hast du schon mal so einen Typ gefunden und warst du mit so einem Typ zusammen? Also ich hatte ein einziges Mal einen, mit dem war ich 3 Jahre zusammen, es waren halb Spanier und da hat auch alles gestimmt. Wir konnten uns auch streiten, weil ich bin auch sehr impulsiv, wenn ich mich streite. Und und sonst hatte ich halt so ein paar Männer, die waren aber auch nicht zufriedenstellend, waren empfindlich. Ich habe ein Jahr in Spanien gelebt und da sind die Spanier, also die Männer sind halt sehr, sehr stark. Ich bin da sicher, dass du einen Macho brauchst. Ja, Macho, aber auch nicht zu sehr. Nicht zu sehr, nicht zu doof, keinen doofen Macho. Genau, ne? Ja, der muss mir was bieten können, ne? Aber es ist echt schwierig, muss ich ja mal sagen, weil ich da auch so meine äußerlichen Ansprüche habe. Ich würde mich jetzt auch nicht selber als hässlich einstufen. Ja. Ja. Lass mich mal nochmal auf die Pornos zu kommen. Klar. Lass mich raten. Ich bin fast sicher, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, dass du auch nicht interessiert bist, so wie die meisten Männer, an einer großen Handlung im Porno. Korrekt. Stimmt? Ja, du musst gleich zur Sache gehen. Ja, also wenn die da vorher quatschen, also da frage ich mich auch, was soll das denn? Ja. Also warum muss man sich da erstmal hinlegen? Also es ist doch kein Film. Also für mich ist es kein Film. Es ist für mich einfach, ich bin jetzt in der Fantasie, ich will jetzt was erleben und dann geht's los. Guckst du auch schon mal mit Typen zusammen Pornos? Mit meinen Partnern, aber mit den Affären eigentlich nicht, weil wir da immer so damit so mit uns selber beschäftigt sind. Ach so, genau, sind. Wenn das wäre, das ist so frisch und, ne? Ja, genau. Und aber du ist halt auch nicht so, ich finde so eine Pornogeschichte ist ja meistens auch so, wenn die Beziehung schon etwas länger gedauert hat, wenn etwas eingeschlafen ist, finde ich. Ansonsten sollte man auch selber sehr, sehr viel Fantasie mitbringen. Mhm. Also auch den Partner überraschen und sowas. Du meinst, ein Porno wäre so ein, ist wieder ein bisschen frisches Salz in die Suppe. Richtig. Also wenn man jahrelang zusammen ist. Ja, ja. Aber am Anfang finde ich das schon ein bisschen, schlecht, wenn man, sich gemeinsam Pornos angucken muss, um in Ballung Stimmung zu kommen. Ja, hast du recht. Du bist nun sehr, sehr offen mit all diesen Sachen. Erzählst du das so deinen Freundinnen, die Frauen in deinem Umfeld, erzählst du denen das? Ja, tatsächlich, das erzähle ich dir noch so. Also ich habe auch ein, zwei Freundinnen, die ticken genauso. Die sagen auch so, ja, ich stehe voll auf Masturbieren. Aber die sagen dann auch, also eine Freundin zum Beispiel, die ist auch jetzt schon ein bisschen in festeren Händen, also verlobt. Und die steht auch total auf Sex, möchte auch gerne mal mit einer Frau Sex haben. Aber sie hat so Phasen, wo sie dann einfach gar keine Lust auf Sex hat. Mhm. So, und das habe ich zum Beispiel gar nicht. Also da kann ich einfach keine Parallele sehen, weil ich merke das auch, dass ich dann unruhig werde. Ich glaube, dass ganz viele Jungs jetzt mit großen Ohren zuhören und denken, wow, die würde ich gerne mal kennenlernen. Aber ich sag dir mal eins, ich habe echt irgendwo die Nase voll hier von Deutschland. Ja, weil die ganzen Kerle, die können nur in ihre Smartphones hängen, ja, die können sich nicht mal vernünftig unterhalten, mal vernünftig flirten. Man muss ja nicht direkt in die Kiste steigen. Ist das ein deutsches Problem? Ja. Ja. Wo ist es besser? In Spanien? Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, da musst du viel nach Spanien fahren. Ja, ich werde da auf jeden Fall auch auswandern. Also ist das geplant? Das steht mal fest. Ah. Ja. Also ich bin hier nicht glücklich in Deutschland. Die Männer, die haben irgendwie, weiß ich nicht, da fehlt den Pfeffer. Ja. Also diese Empfindlichkeit. So ein paar Pfeffrige gibt's ja auch. Richtig. Und wenn du dem mal dann ein paar Ansagen im Bett machst, ne, oder dann auch mal sagst, hier, so läuft das oder so will ich das haben. Oh ja, du bist ja so eine tolle Frau, das kenne ich gar nicht. Du bist die erste Frau, die mir sagt, was sie will. Ja, und das mit 27. Genau sowas willst du nicht hören. Ja, weil das Problem ist, es ist immer die gleiche Leier. Ja, ja. Immer. Und das fängt mir aus den Ohren raus. Melanie, ich könnte mit dir eine ganze Stunde plaudern, aber unsere Zeit ist rum. Ich freue mich, dass du angerufen hast und danke dir für dein offenes Wesen, dass du so freizügig erzählt hast. Ja, gerne. Alles Gute und ich wünsche dir... Ich finde deine Sendung auch super. Danke und ich wünsche dir einen guten, karnigen Kerl bald. Dankeschön. Danke. Dir auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. So ihr Lieben, wir haben 1.35 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema für nächste Woche vorstellen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Todesangst. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die zurzeit, aus welchen Gründen auch immer, Todesangst haben oder die schon einmal Todesangst hatten. Also vielleicht wart ihr einmal sehr schwer krank oder seid schwer krank und hattet deshalb Angst vor dem Tod, Todesangst. Vielleicht wart ihr Opfer einer heftigen Gewalttat und hatte Todesangst. Oder ihr wart schon mal in einen Unfall verwickelt und standet auch unter Umständen kurz davor zu sterben oder hattet den Eindruck, kurz davor zu stehen. Also Todesangst. Hattet ihr schon einmal Todesangst? Oder habt ihr vielleicht zurzeit Todesangst? Wenn ihr gerne nächste Woche in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung an. Freie Themen noch heute am Freitag und hier ist der Uwe und Uwe ist 47. Guten Morgen, Uwe. Morgen. Hallo Uwe, kannst du mich gut verstehen? Ja. Ja, ich kann dich nicht so gut verstehen. Sprichst du mit Headset, Freisprechanlage? Bitte? Du musst schon ein bisschen sprechen, sonst weiß ich nicht, ob es geht. Ja. Warte mal. Geh mal ganz normal, nimm den Hörer in die Hand und versuch mal dann zu reden. Um was geht's denn, Uwe? Ich wollte mal erzählen, was da los ist, da drüben. Also, jetzt, ich verstehe nichts. Warte mal. Er schaltet hin und her. Kriegen wir es hin? Mhm. Ja, okay, dann versuchen wir einen nochmal. Also, um was geht's, Uwe? Was machst du da? Hallo? Ja? Hallo? Ich hab... Ist besser? Ja, du musst jetzt mal reden, sonst weiß ich nicht, ob es besser ist. Um was geht's denn, Uwe? Ja, um das Leben. Um das Leben? Um da drüben, wo ich noch war. Um da drüben? Beziehungsweise, wo ich noch bin. Wo ich mal hin muss. Afghanistan. Ach, du musst wieder nach Afghanistan? Ja, das ist mein Job. Stell dir mal vor. Das ist dein, solche Leute, die machen sowas. Ja, das ist dein Job. Was ist das für ein Job? Berufssoldat. Wie viele Soldaten haben wir denn noch drüben? Momentan 580. Mhm. Und wie lange warst du schon dort? 3 Jahre war ich jetzt dort. Und bist jetzt aber zurzeit in Deutschland? Ja, in Frankfurt. Ja. Was genau machst du in Afghanistan? Aufpassen. Was heißt aufpassen? Dass keinem meiner Kinder was passiert. Dass kleinen Kindern nichts passiert? Ja. Beschreib's doch mal, für uns ist das ja für die meisten eine ganz fremde Welt. Wie und wo passt du auf die Kinder auf? Ich habe angefangen in Somalia. 87. Da war ich noch jung. Da war ich mit dem Blauen bin ich herumgefahren auf dem Panzer. Mhm. So, dann war ich im Kosovo. Habe aufgepasst, dass sie, wo sie Massengräber ausgeräumt haben. Ja. Da du sehr schwer zu verstehen bist, bitte ich dich doch vielleicht ganz konkret immer zu antworten, was ich dich gefragt habe. Also wen und wie genau bewachst du die Kinder da? Wie machst du das und worin besteht die Gefahr? Ich passe auf die Türen auf, damit sie nicht im Zwingtag nach Hause kommen. Ich glaube, wir müssen das Gespräch abbrechen. Ich kann dich nicht richtig verstehen, Uwe. Es tut mir leid. Ich muss jedes Mal nachfragen und dann ist das Gespräch sehr, sehr zäh. So besser? Ja, gut, dann machen wir nochmal einen Versuch. Also du passt auf Kinder in Afghanistan, auf afghanische Kinder. Ja, auf die auch. Ja. Und also, es geht einfach darum, dass ich weiß nicht, warum. Wieso wird auf die Bundeswehr immer so, ich verstehe es nicht. Warum wird auf die Bundeswehr immer so draufgehakt und ich glaube, es wird gar nicht so viel auf die Bundeswehr draufgehakt. Deswegen, du hast ja jetzt die Chance, mal genau zu erklären, was du da machst. Wie passt du denn auf die Kinder auf? Was machst du den ganzen Tag denn? Patrouille fahren. Ja, was mache ich da? Ich brauche Bund und ich mache dann baue Schulen. Das macht die Bundeswehr alles. Das kannst du. Du kannst als Soldat Schulen bauen? Ja, natürlich, wir haben das Geld. Ihr habt das Geld, aber woher kannst du das? Weil die Leute die unterstützen die Leute doch. Uwe, ich schlage mal vor, wir versuchen das mal zum späteren Zeitpunkt nochmal, weil so kommen wir nicht richtig zueinander. Nee, jetzt bitte nicht aufhören. Das ist doch wirklich so. Die ganzen Leute, die da hingehen. Hast du denn, vielleicht kommen wir so weiter, hast du schon schlimme Sachen in Afghanistan erlebt? Ja. Ich habe getötet. Stell dir mal vor. Du hast getötet? Ja. Beschreibst du mal, was da passiert ist? Ja, kann ich machen. Patrouillenfahrt. Mit dem Wolf. Du bist Patrouille gefahren? Mit dem Wolf. Mit was? Mit dem Wolf? Wolf, das ist der Modell vom G-Modell. Vom Benz. Vom Mercedes-Benz, ist es so ein Geländewagen? Ja. Ja, okay. Und ein Mock. Bitte? Und ein Mock. Ja, ein Art Unimog, okay. Ja. Dann knallt. Also springen raus. Und schießen. Also es knallt und du springst raus und schießt? Ja. Was heißt knallen? Ist eine Granate explodiert oder ist auf euch geschossen worden? Eine Landmine, okay. Seid ihr auf diese Landmine draufgefahren? Ja, der erste Wolf. War kaputt. Das Auto war drei kaputt? Drei Tote. Wie viele Leute waren im Auto? Drei. Drei Tote. Wie viele Leute waren im Auto? Drei Tote. Ja, und du? Warst du auch im Auto, oder wie? Nein, im Mundemog. Es waren mehrere, okay. Ja. So, das waren Kameraden von dir, die dann ums Leben gekommen sind. Das hast du gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Stell dir mal vor. Ja, das finde ich nicht lustig. Lustig finde ich das nicht. Ich frage dich ja ganz normal. Ich stelle mir das gerade vor, dass du dann hinterher in dem anderen Auto gefahren bist und hast das gesehen. Oder wie? Ja, da waren dann Panzerminen. Das ist ja unser Speck. So. Die allein. 12 Leute. So, Gefecht. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du hast getötet. Wann genau hast du getötet? Das war schon mal was. Bitte? Das war schon. Oder wann ich getötet habe. Oder wie ich getötet habe. Du hast mir gerade einen Vorgang berichtet. Da sind Kameraden von dir auf eine Landmine gefahren. Die sind ums Leben gekommen. So, und du wolltest mir aber erzählen, wann du getötet hast. Das heißt, du hast jemanden erschossen. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe ihn nie erschossen. Ja, wie hast du denn dann getötet? Mit dem Messer. Wen hast du getötet? Der erste, der unter meinem Wagen lag. Unter meinem Unnuck. Den hatte ich noch. Also es waren afghanische Partisanen oder wer auch immer, die lagen dann plötzlich unter deinem Auto? Das waren Taliban. Taliban, okay, die lagen dann plötzlich unter deinem Auto. Der Wolf war weg. Also der erste Wagen war weg. Der erste Wagen, das haben wir verstanden, ja. Ja, der deutsche Wagen war auch weg, der mich noch begleitete. Mhm. Ich hatte bloß einen Nürnberg, also musste ich raus. Mhm. Was macht man, wenn es kracht? Man geht in das Auto. Mhm. So. Um Schutz zu suchen. Natürlich. Ja. So, jetzt kletterst du unter das Auto. Wer ist denn noch in deinem Wagen gewesen? Warst du alleine in dem Wagen? Nein, noch vier. Vier hatte ich noch. Vier Männer. Und wo waren die, während du nach unten geklettert bist? Die haben gesichert. Was haben die? Nach vorne, rechts und links. Gesichert. Okay, also die haben aufgepasst, dass nichts weiteres passiert, oder wie? Was heißt gesichert? Die haben ihre Wagen verteidigt. Okay. Ja, dann sag es so. Du hast so Militärsprache, das verstehen nicht alle Leute. Ach so. Okay, jetzt bist du nach unten geklettert, unter den Wagen. Und dann? Ich habe geguckt, was da los ist. Ob da irgendwie ein Panzermann liegt oder sowas. Mhm. Dann habe ich den gesehen. Und dann war da der Taliban unter dem Auto? Ja. Einer? Ja, einer. Und dann hast du sofort zugestochen? Ich habe gehandelt. Das ist alles. Du hast gehandelt? Ja. Ich frage das nicht. Du darfst das nicht missverstehen, Uwe. Ich sage das nicht mit Vorwurf. Du warst in einer extremen Situation und ich bin der Letzte, der jetzt da urteilt. Ich will es nur einfach verstehen. Wenn du gestochen hast, warum hattest du keine Schusswaffe bei dir? Wenn ich schießen würde, könnte ich einen Tank treffen. Stimmt, das ist einleuchtend. Was glaubst du, was dieser Mann unter eurem Auto, was wollte der da? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gefragt, keine Ahnung. Wahrscheinlich wollte er eine Bombe legen, ich weiß es nicht. Vielleicht wollte er sich verstecken, keine Ahnung. Aber wenn er eine Bombe hätte legen wollen, hättest du das ja hinterher gesehen, nachdem er verstorben war. Ob er irgendwas bei sich gehabt hätte. Hatte. Da gab es nicht mehr. Bitte? Da gab es nichts mehr. So, dann ist der Mann, der war sofort tot? Meine Kameraden rausgezogen und auf ihn rumgetrappelt. Ihr habt ihn rausgezogen und dann? Auf ihn rumgetrampelt. Ihr habt auf dem Toten herumgetrampelt? Natürlich. Wir machen keine Späße. Also du und die anderen Männer, die in dem Auto waren, die anderen vier, sind aus dem Auto rausgegangen und haben auf dem... Das ist ganz einfach. Auf dem Leichnam rumgetrampelt. Wir töten uns. Wir töten die. Töten und dann nochmal hinterher drauf rumtrampeln sind ja noch zwei verschiedene Dinge. Weiß man das in der Bundeswehr? Wissen das eure Vorgesetzten, dass ihr sowas gemacht habt? Habe ich darum gebeten? Habe ich irgendwas gesagt? Nein. Jetzt verstehe ich nicht. Da hast du drum. Meine Frage ist, wissen das eure Vorgesetzten, dass ihr das gemacht habt? In dem Fall war ich der Vorgesetzte. Gut, aber du hast ja auch noch jemanden. Du hast ja auch noch jemanden über dir. Weiß die Person das? Der war nicht draußen. Das ist mir auch klar. Wurde es ihm hinterher erzählt? Es gab ein Bericht, ja. Es gab einen Bericht und es wurde dokumentiert, dass der Mann getötet wurde von dir? Nein. Vier Leute sind gefallen. Und vier Leute von denen sind gefallen. Das war alles. Ah, also es wurde nicht im Bericht niedergeschrieben, dass ihr dann auf der Leiche noch rumgetrampelt habt. Warum? Bitte? Warum? Ich stelle das nur erstmal so fest. Wie siehst du denn das für dich, dass ihr das gemacht habt? Das ist mein Job. Ich glaube nicht, es ist dein Job, dass du auf einer Leiche rumtrampelst. Ich habe das gesehen, in Kosovo. Ich habe die Massengräber gesehen. Mhm. Den mussten wir uns damals beschützen. Damit sie nicht ausgraben konnten. Ich habe das gesehen, was sie mit den Leuten gemacht haben. Gut, jetzt sind wir im Kosovo und ich glaube, dass du schlimme Sachen da gesehen hast. Das glaube ich dir auch. Aber dennoch verstehe ich nicht, dass das dann da zu einer solchen Eskalierung in Afghanistan in eurem Fall da gekommen ist. Wenn jemand vier Leute von meinem Team sprengt, dann werde ich wirklich pampig. Du hast ihn ja umgebracht. Hat das nicht gereicht? Nein. Warum nicht? Ich wollte in den Staub treten. Weißt du, Uwe, meine ganze Familie, die älteren Männer, waren alle im Zweiten Weltkrieg. Und ich bin damit aufgewachsen, mit furchtbarsten Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe noch nie gehört, dass mein Vater, mein Onkel, mein Großonkel, dass die damals, die haben auch, natürlich haben sie geschossen, das haben alle, aber dass sie dann noch auf den Leichen rumgetrampelt sind, das habe ich noch nie gehört. Was denkst du denn über deinen Job? Hast du einen Rechner da? Bitte? Ob dein Laptop da ist. Ob ein Laptop hier ist? Ja. Wie, verstehe ich nicht. Ich habe hier keinen Laptop im Studio. Nicht? Wir tragen den. Nein, die Frage ist ganz, ganz einfach. Was, oder noch einfach, magst du deinen Job? Ja, mag ich. Du magst töten und du magst auf Leichen rumtrampeln. Das nicht. Das passiert manchmal. Also Uwe. Das ist genauso, als wenn du zum Beispiel im Fernsehen bist und wenn du mit den Händen hältst oder es ist nur ein Job. Also beim ersten Mal tat es weh. Beim ersten Mal tat es weh. Beim zweiten Mal, beim dritten Mal gewöhnt sich dran. Okay, aber ich finde, es darf nicht eine solche Ausuferung nehmen. Und ich bin sicher, wenn das die Vorgesetzten in der Bundeswehr wissen oder wüssten, was ihr da gemacht habt, wäre die Hölle bei euch los. Ihr habt einen schweren Job zu leisten. Und ich finde auch, dass das respektiert werden muss, was die Bundeswehr in Afghanistan leistet. Auch sehr gute Sachen macht. Aber ihr müsst euch an die Grundregel halten, auch die in solchen Krisengebieten. Welche Grundregeln denn? Dass man das zum Beispiel, machen die mit uns genauso. Das ist kein Grund dafür, das auch zu tun. Natürlich. Das zeichnet ein zivilisatorisches Verhalten aus, dass man das eben nicht so tut. Hast du mal gekämpft? Hast du mal gedient? Darum geht es gar nicht. Ich muss nicht selbst im Krieg gewesen sein, um den Krieg beurteilen zu können. Nein, Uwe, so geht das nicht. Pass auf, jetzt sehe ich aber gerade, dass wir wirklich extrem lange für diese Sendung uns schon unterhalten haben. Mhm. Wenn ich mich jetzt von dir verabschiede, ist das kein Abwürgen. Ich bitte das nicht so zu verstehen. Mhm. Wir haben uns kontrovers unterhalten. Ich bin erschüttert darüber, was du mir erzählt hast. Ich weiß nicht, was das mit dir, mit deiner Psyche alles macht. Ich könnte mir vorstellen, dass man das nicht einfach so weg. Du hast auch vom Kosovo erzählt, dass man das alles nicht einfach wegdrücken kann. Ich möchte dir auf jeden Fall jetzt auch nochmal ein Gespräch im Hintergrund anbieten. Möchtest du das? Ja, bitte. Gut, dann bitte ich dich, dafür musst du aber auflegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay. Gut. Es geht weiter mit Björn. Björn ist 65. Guten Morgen, Björn. Hallo. Hallo, Björn. Hallo, Domian. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, ich schaue dich schon viele, viele Jahre und habe sogar einen neuen Fernseher gekauft, weil auf unserem alten Fernseher nicht mehr WDR kam. Ach, guck. Ja. Das ist aber ein dickes Kompliment. Bitte? Das ist aber ein dickes Kompliment. Vielen Dank. Ja, ja, ja. Das freut mich sehr. Ja, aber das Unangenehme ist, warum ich anrufe, du verstehst das bestimmt. Wir haben einen ganz lieben Hund gehabt und der ist am Montag um 8.40 Uhr verstorben. Und wir sind natürlich alle noch fix und fertig. Wie lange war der Hund in eurer Familie? 11 Jahre. 11 Jahre, das heißt, er ist wirklich ein Familienmitglied gewesen. So, genau so. Und wie gesagt, nicht wie bei einem Kind, dass er dann ja später Schule und so weiter und so fort, du weißt, was ich meine. Mhm. Der Hund war ja 24 Stunden bei uns. Mhm. Mhm. Ja. Was war es für eine Rasse? Dackel. Ein Dackel, ja. Ein Rauhaardackel oder ein Kuckel? Rauhaardackel, ja. Rauhaardackel. Die hat man gar nicht mehr so oft heute, ne? Ja, ja, es war aber eben unser Liebling. Wir haben den beim Züchter abgeholt als Welpen. Und mhm. Wir sind halt alle noch fix und fertig, die ganze Familie. Ist der Hund, ist der plötzlich verstorben? Nein, er hatte Herzprobleme, ne? Mhm. Und hat auch Tabletten bekommen, alles, und hat auch dann beim nächsten Check Wasser in der Lunge gehabt. Na? Und am Sonntag, der war ganz normal, wir sind unseren normalen Spazierweg gegangen, alles. Mhm. Und dann haben wir aber angemerkt, dass er noch mehr Probleme hatte und so weiter. Und in der ganzen Nacht, und wie gesagt, dann am Morgen um 8:30 ist er dann gestorben. Ne? Mhm. Er ist dann eines natürlichen Todes gestorben, er ist nicht eingeschläfert worden. Nein, wir haben das Glück eben nicht. Das ist sicherlich auch eine schwere Entscheidung für einen Hundehalter, wenn das Tier so krank ist, diese Entscheidung zu treffen, dass das Tier sterben soll. Ja, das, ja, ja, aber ich bin jetzt noch, es sind ein paar Tage her, wir sind alle noch neben der Rolle. Ne? Was hast du dann mit den, was habt ihr dann mit dem toten Hund gemacht? Bei meiner Tochter im Garten vergraben. Ah ja. Richtig rituell und Kreuzchen aufgestellt und so weiter, ne? Wenn so ein Tier 24 Stunden, so viele Jahre bei einem war, muss das doch eine richtige Lücke reißen, jetzt wo er nicht mehr da ist. Das ist ganz schlimm. Ich weiß, ich will das nicht vergleichen mit einem Menschen, mhm. aber du kannst es vergleichen. Mhm. Ja? Weil der Kerl, das war sowas Tolles, wenn du jetzt, ich sitze jetzt hier, ne, und da sehe ich ihn neben mir und mhm. den ganzen Tag über, und als er dann starb, bin ich nochmal die Runde, die wir als letzte Runde gegangen sind, nochmal alleine ganz mhm. langsam da lang gegangen und so weiter, ne. Also es ist ganz hart. Ich bin ehrlich, es ist vergleichbar, als wenn ein Mensch stirbt. Gut, das kann man jetzt aus der persönlichen Warte auch verstehen, wenn du das so sagst. Ist der kleine Hund schnell dann gestorben oder hat er sich doch noch quälen müssen eine Weile? Also wir schätzen ungefähr 1-3 Stunden war schon ganz schlimm für ihn. Ne? Die Herzschläge und alles und das Atmen und also wie auch beim Menschen, ne, wenn mhm. man das so kennt. Ne? Und in diesem, wir waren dabei und das war wichtig. Ja, wart ihr da kurz davor zu sagen, komm doch, wir nehmen ihn, fahren zum Tierarzt und er bekommt eine Spritze? Nein, nein, nein, nein. Das wollten wir nicht, haben wir auch mit unserem Tierarzt abgesprochen. Ja. Ne? Ich glaube, wenn man so lange an ein Tier gebunden ist, braucht man auch eine gewisse Zeit, um überhaupt darüber nachzudenken, ob man nochmal einen anderen Hund sich anschafft. Das ist unser Thema. Das ist, darüber sprecht ihr schon. Weißt du, das ist so kompliziert, den vergisst du ja sowieso nicht, auch wenn du einen neuen hast. Mhm, ja, aber es ist durchaus denkbar, dass ihr euch einen neuen kaufen werdet. Es ist in der Luft. Es ist in der Luft. Ja. Lieber Björn, es tut mir sehr leid, dass ihr euren Freund verloren habt. Ja, tut mir ja, sehr leid. Ganz schlimm. Die Sendung ist jetzt vorbei. Ich muss mich leider verabschieden. Aber Domian, ich sag's halt auch trotzdem gerne, ich möchte ein Autogramm. Sehr gerne, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Ich muss Schluss machen. Tschüss Björn, alles Gute. Ja, tschüss. In der Technik, Nami Strack, schönes Wochenende. Bis nächste Woche Montag. Bis dahin, ciao.